Wölfe-Talk. Ja, hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, herzlich willkommen zum Fan-Talk im Monat März. Das nutze ich ja immer ganz gerne in der Länderspielpause, um dann auch die Fans zu Wort kommen zu lassen. Und habe mir heute natürlich wieder illustre Gäste eingeladen. Normalerweise sind wir ja zu viert, das heißt drei Gäste und der Lenny. Einer hat aber einen arbeitstechnischen Notfall gehabt und kann heute leider nicht mit dabei sein. Deswegen begrüße ich nicht weniger herzlich meine beiden verbliebenen VfL Wolfsburg-Fans. Und das ist einmal der Philipp. Hallo Philipp. Ja, hallo, schönen guten Tag. Grüß dich, Lenny. Und einmal der Christian. Lenny, guten Abend, hallo. Ja, schön, dass ihr Zeit habt für den Wölfe-Talk heute Abend. Und es ist ja auch eine bewegte Zeit, die hier gerade stattfindet beim VfL Wolfsburg, kann man ja nicht anders sagen. Kommen wir erstmal zum Spiel am Samstag, um das nochmal kurz aufzuarbeiten. Da haben ja alle irgendwie hinterher gesagt, durchaus unglücklich, natürlich auch passend zur Situation, hast du Scheiße am Fuß und so weiter und so fort. Ist das auch in eurer Wahrnehmung so gewesen oder würdet ihr das nochmal ein bisschen anders sehen, sagen wir es mal so? Philipp. Ja, guter Einstieg natürlich. Ich habe das Spiel auch live verfolgt. Natürlich war ich in der Art und Weise, wie man agiert hat, erstmal grundsätzlich auf jeden Fall mehr einverstanden, wie es jetzt die letzten Spiele war. Gerade gegen Hoffenheim finde ich schon, dass man eine Reaktion gesehen hat. Und wie das Spiel verlaufen ist im Endeffekt, wie man so schön sagt, hat man halt die Scheiße am Fuß. Und gerade das Eigentor war, glaube ich, symptomatisch, dass da aus einer Situation, wo wirklich null Gefahr scheint, irgendwie wir ein Tor kriegen. Das ist halt einfach so, dass dann die Davi da aus meiner Sicht unverständlich so eine Aktion bringt und relativ rigoros da versucht, den Ball zu erobern, sich einfach ausspielen lässt und Knoche dann einfach unglücklich den Fuß hinhält. Das passt halt einfach alles, sowohl der Elfmeter vorher, wo man wirklich eine gute Phase hatte. Nichtsdestotrotz war mir das teilweise dann aber auch schon wieder zu viel Lorbeeren. Also ich habe das Spiel, wie gesagt, durchweg gesehen. Klar haben wir uns verbessert gezeigt, gerade im Zweikampfverhalten und so, aber gerade offensiv fand ich die Idee nach vorne war immer noch nicht hundertprozentig erkennbar. Wir hatten, glaube ich, insgesamt gesehen an Torchancen. Klar, raus dann an die Matar, denke ich, da kurz vor Schluss. Aber alles in allem ist mir das gerade offensiv noch immer zu wenig. Ideen, zu viel Mut ist da noch nicht zu sehen. Und ich glaube, wenn man an den Stellschrauben noch arbeitet dann, und auf das aufbaut, was jetzt passiert ist, dann lässt sich da auf jeden Fall die nächsten Wochen mehr machen, wie es jetzt vorher der Fall war. Christian, für dich auch unglücklich und passend zur Situation oder siehst du es auch noch ein bisschen kritischer? Ich sehe es eigentlich genauso wie Philipp. Also wir haben uns im Zweikampf verhalten, gerade defensiv haben wir uns top gemacht. Also das sah in den Wochen vorher schon teilweise echt katastrophal aus, also so die Mannschaft sich schon ergeben hätte. Das sah jetzt gegen Schalke schon, ich sag mal, für unsere Verhältnisse besser aus. Aber was er auch gesagt hat, was jetzt die Offensive angeht, von Origi oder von Di Marta, von solchen Leuten hatte ich mehr erwartet. Osimhen muss man mal sehen, wie der sich jetzt noch macht. Aber es ist wirklich unser Sorgenkind. Also ich weiß nicht, ob wir Gomez dann wirklich hätten abgeben sollen, wenn, gut, dann ist die Frage wieder, ob der bei uns genauso jetzt gespielt hätte wie jetzt in Stuttgart. Aber ja, ich glaube, wenn man jetzt auf das Kämpferische aufbauen kann gegen Hertha BSC, dann ja, mit ein bisschen Glück in der Offensive. Ich meine, hätten wir gegen Schalke den Elfmeter reingemacht, hätten wir das Spiel gewonnen und wir würden jetzt nicht über Scheiße am Fuß, aber so ist Fußball und vielleicht haben wir dann. So ist Fußball, da muss ich gleich, glaube ich, da muss ich gleich erstmal abkassieren. Ja. ihr habt beide eben schon mal gesagt, da war ein bisschen was besser als in den vergangenen Spielen. Wenn du da so eine Top 3 aufstellen solltest, Christian, was war denn jetzt konkret besser? Also Zweikampfverhalten, also oder ist die Mannschaft einfach nur mal aufgetreten, wie sie eigentlich im Abstiegskampf auftreten muss? Genau. Also ich muss zu meiner Enttäuschung gestehen, dass ich kaum Zeit hatte, das Spiel komplett zu verfolgen. Also das, was ich so verfolgt habe, war teilweise über Live-Ticker, also über Fremdeinschätzung quasi auf dem Kicker und so weiter. Hast du nicht das Wölferadio Arena Live gehört? Das gibt's ja gar nicht. Das ist eine Frechheit. Ich muss ehrlich gestehen, aufgrund privater Verpflichtungen leider gar keine Zeit gehabt. Und auf jeden Fall, also das Zweikampfverhalten soll sich ja, oder hat sich ja stark verbessert, beziehungsweise das Zweikampfverhalten. allgemein das Gefühl, dass die Mannschaft kapiert hat, dass es jetzt doch wieder um was geht, dass ein bisschen rigoroser in die Zweikämpfe reingegangen sind, was man auch im Training beobachten konnte jetzt die letzten Tage, was Labbadia vor dem Schalke-Spiel nochmal trainiert hat, dass die da ein bisschen härter zu Werke gehen. Ja, und das würde ich auf die 1 setzen. Die anderen 2 Punkte wüsste ich jetzt nicht genau, was jetzt noch. Ja, vielleicht kann dir Philipp ein bisschen helfen. Der hat ja gerade auch schon gesagt, es genau. War ein bisschen zu viel Lorbeer. Aber wenn man doch nochmal erstmal das Positive raushaut und das, was man auch von den, auf die Mannschaft, ja, sag ich mal so, ja, ich will nicht sagen eingedroschen hat, aber was da auch eingeflossen ist von außen an Kritik und so. Wo würdest du beim Positiven noch bleiben? Also was ist da gut gewesen? Philipp. Ja, also grundsätzlich, ich mag das eigentlich immer, was du auch immer gerne ansprichst, die Statistiken mal zu Rate zu nehmen. Endlich mal in dem einer. Punkt, endlich wenn ich mir das mal einer. Ich dachte, ich bin immer der Einzige. Nee, weiß Gott nicht. Klar, Statistiken sind irgendwo auch nur Zahlen, aber drücken schon eine gewisse Art aus. Also was mir natürlich aufgefallen ist und was man auch schön sehen konnte, war einfach, dass der Ballbesitz gestimmt hat, die Passquote relativ hoch war. Ja, was ich auch wirklich wichtig fand, auch in den Zweikampfduellen einfach mal Bernd Biss gezeigt haben. Ne? Ich habe da buchstäblich mal Basua rausgepickt, der für mich auch ein, zwei dumme Fouls gemacht hat, aber der einfach für mich so mal einer war, der verkörpert hat, dass er da irgendwo Lust hat. Ne? Der war ja auch lange weg. Dem wurde immer so ein bisschen nachgesagt, dass er nicht mehr so Bock hat, dass er ja woanders hingehen könnte. Aber das war wirklich einer, da habe ich gesehen, der will sich zeigen, der hat irgendwo den Kopf oben und der versucht einfach die Aktion zu suchen, ne? Den Zweikampf zu suchen. Klar, da waren auch ein, zwei Fouls dabei, wo ich dann vor dem TV sitze und dann auch mal schreie und sage, Mensch Junge, renn da nicht so rein, rammel da nicht so blind drauf, aber er macht's immerhin. Ne? Und das sind so die Sachen. Wenn ich die Statistiken dann sehe, wir haben mehr Torschüsse als der Gegner, 17-10 steht hier bei Sky. Was für mich halt symptomatisch ist, was du mit den Lorbeeren, was ich auch schon angesprochen habe, ist dann aber, wenn ich gucke, wie viele Großchancen dabei rundspringen. Und das steht bei Wolfsburg laut Sky-Statistik eine klassische 0 ja. Und bei Schalke 2. Wobei der Elfmeter so, natürlich schon halt, eine Großchance ist. Genau, ja. Das ist, wird relativiert. Dadurch, dass der gehalten wird, zählt Sky dem wahrscheinlich nicht das, mit. Das aber ist, das ist diese Durchschlagskraft an sich, ist, glaube ich, so ein Thema, was einfach fehlt. Und da hat, glaube ich, Christian auch gut angesprochen. Gerade so ein Dimata, ich weiß, dass das, glaube ich, für die Jungs auch in dem Alter nicht einfach ist. Er kommt dafür 10 Millionen aus Belgien, kriegt viel Vorschusslorbeeren, ne, steht lange hinten dran, hinter Origi und Pommes. So, und der eine macht im Winter weg, der andere ist in der Formkrise und auf einmal spielt er das erste Mal 90 Minuten, was man ja auch sagen muss. Der Junge spielt an diesem Spieltag das erste Mal über die volle Distanz und trägt da so einen Rucksack mit sich rum in dem Alter. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, was immer viele unterschätzen, wo man aber halt auch einfach die Erwartungshaltung sehen muss. Ne? Der schmeckt, das ist halt einfach eine Summe heutzutage, 10 Millionen, die muss man, glaube ich, einfach bezahlen für so einen jungen Spieler. Und dass der aber auch ja, nicht eine Maschine ist. Ja, dann kriegst du, glaube ich, nicht mal mehr den Busfahrer, also, wenn du den irgendwo von... Es ist wirklich, also, ja, aber die Erwartungshaltung ist halt immer groß. Also, wenn du mich jetzt auf das Thema ansprichst, gerade was wir besser gemacht haben, ich stimme Christian dazu, die Aggressivität war da, die Zweikampffährte habe ich schon gespürt. Aber auch dieses symptomatische, wirklich diese letzte Konsequenz zu haben, im letzten Drittel da dieses unbedingte, diese Geilheit, sage ich mal, das Tor machen zu wollen, sich da unten rauszuboxen, das hat mir noch gefehlt. Fehlt noch ein bisschen. Philipp, du hast ein ganz gutes Beispiel gerade gemacht mit Basua. Und da schließt sich meine nächste Frage an in die Richtung, was der Trainer denn in seiner Zeit, in der er in Wolfsburg ist, hier schon ein bisschen verändern konnte. Bruno Labbadia, der hat ja gegen Schalke sozusagen mit 3 Sechsern eigentlich gespielt. Mit Gilavogi, mit Basur und mit Arnold. Wobei Arnold und Basur ein bisschen offensiver agiert haben. Das sah dann fast ein bisschen aus wie so ein 4-1-4-1-System mit Didavi und Brekalo auf den Flügeln. Wie beurteilst du das? Siehst du schon auch gerade, was Labbadia der Mannschaft mitgeben kann? Siehst du da schon einen Effekt? Ja, also auch um Labbadia wird ja immer sehr viel geredet. Es gab ja diese klaren Pro-Stimmen, dann gab es klare Gegenstimmen, wo dann auch Fangesänge erklungen sind, aber darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Ich glaube, der Trainer hat es an sich einfach nicht leicht. Ne? Der kriegt da so eine Mannschaft hingeworfen, die total verunsichert ist, die so viel Input die letzten Wochen und Monate von verschiedenen Trainern kriegt. Angefangen von Hacking früher, dann kam Ismail, Jonker und wie sie alle hießen. Ich glaube, dass es für Labbadia erstmal grundsätzlich sehr schwierig ist, jetzt ein System zu finden und das den Leuten so schnell zu, ja, sag ich mal, den Kopf zu trichtern. Ne? Was ich jetzt gesehen habe, wie du das auch angesprochen hast, war für mich eigentlich ein sehr guter Ansatz. Er spricht ja immer davon, dass Arbeit ihm wichtig ist und dass der Einsatz stimmen muss. Und eben mit Basur, mit Arnold, mit Gilavogie, mit diesen drei Sechsern oder Achtern, je nachdem, wie man das betiteln möchte, fand ich, war zumindest die Kompaktheit da, dass Gilavogie zum Beispiel ein super Zweikämpfer ist, der klasse Bälle erobert, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Das zeigt er schon seit Jahren und hat da einfach Qualitäten. Aber dass der Junge halt auch neben sich jemand braucht und so eine gewisse Unterstützung hat, gerade was Offensivdrang angeht, was Kompaktheit angeht, ich glaube, das ist einfach das, was dem so ein bisschen gefehlt hat. Und gerade mit dem System, egal ob es 4-3-3, 4-1, 4-1, ich glaube schon, dass gerade auch Arnold und Basur ihm da viel geholfen haben und dass die beiden auch davon, glaube ich, sich, sag ich mal, hervorheben können, weil sie einfach auch nach vorne viel mehr Spielraum haben. Was gerade so Maxi Arnold angeht, der ist ja auch gefühlt in jedem Forum irgendwo Thema, ob positiv oder negativ. Der wird von dem einen zum Gesicht der Mannschaft ernannt, von den anderen wird er auf die Bank gefordert. Also das geht ja auch immer hoch und runter. Was für mich irgendwie immer erstaunlich ist, ist, wenn man den Jungen mal beobachtet, wie er sich so entwickelt hat bei uns. Ne? Vom reinen Zehner, der mal Diego verdrängt hat und auf einmal Tore schoss, bis hin zum klassischen Sechser, den er ja teilweise spielt. Das ist eine Entwicklung, die auch von der Position her immer sehr interessant auch zu sehen ist. Und ich fand gerade, dass es ihm gegen Schalke gut getan hat, dass er weiter vorne war, dass er einfach diesen Drang zum Tor wieder entwickelt, weil er hat, glaube ich, einen unglaublichen Huf. Und wenn der in den richtigen Positionen ist, kann der uns, glaube ich, als offensive Waffe auch enorm helfen. Christian, wie sieht es bei dir aus mit dem Labbadia-Effekt? Hast du einen entdeckt? Ganz schwierig. Also bei Labbadia, also erstmal bin ich mir sicher, dass ich war anfangs wirklich sehr, sehr skeptisch. Also als es dann hieß, dass Labbadia jetzt verpflichtet wird, ich weiß nicht, ich war in so einer Lethargie zwischen schlimmer kann es ja sowieso nicht werden und warum nicht? Mittlerweile bin ich eigentlich tatsächlich optimistisch, einfach deswegen, weil Labbadia schon öfters zum Beispiel eben beim HSV gezeigt hat, dass er eine Mannschaft, die fußballerisch eigentlich kann, dazu bringen kann, wirklich zu kämpfen. Diesen ekelhaften Fußball, den du im Abstieg brauchst, da brauchen wir keine Hackespitze 1, 2, 3, das können wir dann irgendwann in 3 Jahren, wenn wir wieder sonst jemanden haben wie De Bruyne. Nein, aber im Abstiegskampf, da musst du kämpfen, da musst du jeden Ball haben wollen und Philipp hat es gesagt, so geil sein auf Punkte, da spielt es auch gar keine Rolle, wie schön du spielst, das wollen dann die Fans auch nicht sehen. Die Fans wollen dann einfach nur sehen, dass du dich da reinschmeißt in die Zweikämpfe, dass du versuchst, den Ball zu kriegen und irgendwie, wenn es ein dreckiges 1-0 wird, irgendwie in das Tor rein aus. Und ich glaube, und so eine Einschätzung habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob es bei 11 Freunde war oder beim Kicker-Gamer, habe ich gelesen, dass genau das Labbadia wahrscheinlich auch uns einbläuen wird. Das Problem wird dann halt nur sein, das irgendwann wieder aus der Mannschaft rauszukriegen. Weil dann von diesem Zweikampf betonten, von diesem starken Kampf wieder zurück ins Spielerische zu kommen, das wird, glaube ich, eine Kurve, bei der ich nicht weiß, ob unser Kader da so flexibel ist. Aber ansonsten denke ich schon, dass sich ein gewisser Labbadia-Effekt spätestens gegen Hertha nach der Länderspielpause einstellen wird. Was müsste er denn noch mehr machen? Du bist ja jetzt so ein bisschen, naja, neutral, hätte ich jetzt fast gesagt. Was muss er noch mal machen, Christian? Naja, aber was muss er machen? Oder was würdest du dir mehr wünschen und mehr erwarten? Sagen wir es mal so. Also gerade wenn du sagst, jetzt hier wird ein Labbadia-Effekt eintreten zum Hertha-Spiel hin. Genau. Also ich glaube einfach, dass diese Zeit, auch wenn jetzt einige Nationalspieler fehlen, aber wir sehen es ja heute spielen sie gegen Union Berlin, das sieht man ja schon am aktuellen Kader jetzt, wer da alles auf der Bank sitzt, da werden viele Jugendspieler hochgeholt, eben auch weil viele Nationalspieler fehlen. Und ich glaube einfach, oder ich habe die Hoffnung in Labbadia, dass sich verbessern wird. Also dass die Mannschaft jetzt wirklich stärker zusammenrückt, wirklich weiß, dass es um den VfL geht, dass es nicht nur darum geht, hier jetzt einfach nur finanziell ein Hündchen ins Trockene zu bringen, sondern dass es hier wirklich darum geht, dass der ganze Verein nicht in die zweite Liga absteigen möchte und dass der Kampf dann halt angenommen wird und das große Ganze eben, dass das Teamgefühl wieder da ist. Ja, und das ist die große Hoffnung bei mir, dass Labbadia das entwickelt. Ja, da kommen wir natürlich auch gleich nochmal drauf, von wegen die Frage, hat die Mannschaft verstanden, dass es da um den Verein geht und ist man bereit, sich da auch einzusetzen? Das ist ja einer der großen Kritikpunkte, was das Verhältnis auch zwischen Fans und Mannschaft gewesen ist. Aber lass mich einmal noch abschließend Philipp fragen, was muss denn Bruno Labbadia noch mehr machen aus deiner Sicht? Also gibt es da etwas, was du dir dann auch im Hinblick auf das Hertha-Spiel da noch wünschen würdest? Ja, denk mal, relativ schwierige Frage. Also gerade was jetzt Christian noch angesprochen hat, oder was ich auch vorher gesagt habe, einfach diese Geilheit, was mir, sag ich mal, fehlt. Das klingt immer sehr dumm, aber ich sag mal, ich spiele selber aktiv Fußball und ich glaube, jeder Fan, der da steht, man hat so ein gewisses Gefühl dafür, aus meiner Sicht, wenn eine Mannschaft will. Und gerade im letzten Drittel ist mir das einfach, was Variabilität, was Spielidee angeht, zu wenig. Sicherlich wird Labbadia da auch Gründe für haben, ne? Ich glaube, wenn man da so eine Mannschaft vorfindet und die erstmal auf sich einschwören muss, dann geht es erstmal gerade nach den Spielen gegen Hoffenheim um defensive Stabilität, ne? Und das muss man erstmal auch konstant abrufen. Also ich bin jetzt auch kein Freund davon zu sagen, weil wir jetzt gegen Schalke halbwegs gut gespielt haben und die ja gar keine vielen Torchancen hatten, dass jetzt alles gut wird. Also ich glaube, das wäre ein fataler Fehler, wenn man sich darauf jetzt wieder verlässt. Und ich glaube, Maxi Arnold hat es auch die Woche irgendwo in einem Interview gesagt, also sobald man da einen Zentimeter nachlässt, man muss einfach weiter so machen, ne, und sich darauf nicht ausruhen, auch wenn es halt jetzt kein positives Erlebnis in dem Sinne, ein Ergebnis gegen Schalke war. Aber wenn du mich jetzt speziell danach fragst, was vielleicht Labbadia aus meiner Sicht erweitern kann, ist es auf jeden Fall das Offensivspiel. Aber das liegt, glaube ich, generell an der Mannschaft. Ich glaube, wenn wir uns die Saison ansehen, wie wenig gute offensive Aktionen wir in der gesamten Saison haben und wenn, sind es halt wirklich Spiele. Ich denke da an Gladbach zurück, wo wir wirklich mal ein gutes Spiel hatten, wo viel Oder wenn, machen wir die Tore Variabilität nicht drin war. rein. Ja, das ist das Nächste. Ja, selbst wenn dann mal die Chancen da sind, dann steht da leider irgendwie immer der Falsche oder der symptomatisch. Also für mich war das die Situation, wir fressen das 1-0, wir kämpfen, wir hauen irgendwie alles nach vorne. Und dann ist die 93. Minute und keiner schlägt den Ball so richtig vor, wo ich mir dann denke, da muss ich einfach dann auch mal, da Die bringt es nichts Brechstange mehr hinten, rausholen, richtig, diese sozusagen. drei Pässe zu spielen. Ich weiß noch genau, Arnold und Cassiers, die haben sich da gefühlt Doppelpässe zugespielt, Ja. bloß war das in der eigenen Hälfte. Ja, vor allem, wenn du von Und sechs Elfmetern fünf verschießt, dann musst du dich auch nicht beschweren. Ja? Also das ist das das ist Nächste. sozusagen, vielleicht Also, sollte Bruno Labbadia ja Elfmeter schießen Elfmeter üben, ja, üben so, oder wahrscheinlich. standen. Also das wäre, habe ich ja neulich auch schon mal irgendwo gepostet, glaube ich, oder auch im Wölferradio gesagt. Ja, Ich würde auf genau. alle Fälle Standards trainieren lassen, weil wenn du schon keine Torschancen rausspielst, mit Standards, Ecken, Freistößen und so weiter, hast du zumindest die Möglichkeit auf welche. Und da müssen die aber auch sitzen, in Anführungsstrichen, Richtig. beziehungsweise das kann man, glaube ich, trainieren. Kommen wir mal zum nächsten Themenkomplex, was ich gerne mit euch besprechen möchte, obwohl es natürlich alles irgendwie auch dasselbe, ja, berührt, sagen wir es mal so. Und dann geht es um das Thema Abstiegskampf und auch das Restprogramm, was der VfL Wolfsburg vor der Brust hat. Und das ist ja nicht ohne. Wir haben ja jetzt Auswärtsspiele, noch und noch, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir spielen gegen Hertha, dann müssen wir nach Freiburg, dann kommt Augsburg, dann ist Gladbach dran, dann kommt der HSV, dann kommt Le oder müssen wir nach Leipzig und zum Schluss ja der erste FC Köln. Wie schätzt ihr denn, Christian, voran jetzt das Restprogramm des VfL ein? Ja, was ich die letzten Tage wirklich schon sehr, sehr häufig gemacht habe, ist unser Restprogramm mit dem von Mainz, Hamburg, Köln, ja, eigentlich von allen, die da unten sitzen, so miteinander verglichen. Letztendlich komme ich dann zu dem Punkt, dass dass wir auf jeden Fall zwei Spiele gewinnen müssen, und das sind die gegen Köln und gegen Hamburg. Das muss ich auch, glaube ich, kaum sagen, dass wenn wir die beiden Spiele verlieren, dass ja, das Tor zur Hölle ganz, ganz weit offen steht. Und ich gehe zumindest stark davon aus, dass gegen Hamburg mindestens ein Sieg, also ein Sieg her muss. Bei Köln wird es ein bisschen schwierig. Köln habe ich das Gefühl, die sind jetzt noch galliger drauf, das wirklich zu schaffen, sich da wirklich hochzukämpfen, jetzt wo wir die vor der Winterpause quasi nochmal stark gemacht haben. Ja, der Und Defilibrator aus Wolfsburg. richtig. Und ja, letztendlich habe ich sogar das böse Gefühl, also ich glaube nicht, dass Köln auf 17 bleiben wird. Ich glaube nicht, dass Köln auf 18 kommen wird. Also Köln wird sich entweder in die Relegation retten. Was mit uns dann passiert, weiß ich nicht. Ich schätze Mainz noch ein bisschen schwächer ein. Also wenn man das Spiel von Mainz gegen Frankfurt gesehen hat, Freunde von mir haben es gesehen, die sind da zwar mit, ich glaube, 4-0, 3-0 oder 4-0 haben wir Herr Frankfurt gewonnen, meinte einer hinterher, das hätte 7-0 ausgehen können. Also Mainz hat da wohl ganz, ganz schlecht gespielt. Und ich glaube, bei unserem Restprogramm sollte es aus eigener Kraft möglich sein, das noch einigermaßen hinzukriegen, wenn wir uns jetzt fangen. Philipp, Christian hat gerade schon das Thema Köln angesprochen und ich meine, ich wohne ja hier in der Gegend und weiß genau, wie die momentan drauf sind und dass dieser Glaube da nicht kleiner geworden ist, dieses Anführungsstrichen Wunder doch noch zu schaffen. Ich würde es aber gerne aus der Sicht des VfL formulieren und fragen, hast du mit Blick auf Köln sogar Schiss vor dem direkten Abstieg, was den VfL angeht? Schiss ist ein gutes Wort. Ja, also ich glaube, das Wichtigste in der Situation ist einfach, gerade wenn man jetzt auf Köln guckt, sich auch mal ein Beispiel zu nehmen. Also gerade was die Kölner angeht, bei denen lief ja wirklich gar nichts. Also wenn ich die Hinrunde sehe, was da für Spiele waren, die haben auch nie wirklich grottenschlecht gespielt, aber die hatten immer, wenn sie mal ein gutes Spiel hatten, auch noch Pech und da kam ja wirklich eins zum anderen. Und was Köln aber für mich als beispielhaft einfach geschafft hat, ist diesen Trotzeffekt hinzukriegen. Die wurden von allen abgeschrieben, die waren schon tot, da wurde schon für die zweite Liga geplant und Armin Fee, den wir bei uns auch sehr gut kennen, hat sich schon hingestellt als, ja, ich baue das Ding in der zweiten Liga wieder auf. Und ich glaube, dass das einfach die ganze Stadt, die Mannschaft und die Fans einfach motiviert hat, von wegen, wir nehmen das einfach wahr und machen einfach unser Ding. Und ich glaube, dass gerade wir in Wolfsburg uns daran einen riesen, ja, Schneid abgreifen können, weil das schon bei ja seit Jahren eigentlich bei uns, glaube ich, so der Fehler ist. Ich will jetzt auch nicht, ich würde zum Beispiel auch Christian in der These widersprechen oder generell in der Ansicht, Sehr gerne, sonst könnte man ja denken, ihr sitzt zusammen auf dem Sofa. richtig, nee, aber die ganze Ansicht, was jetzt Restprogramm vergleichen und wir müssen mal gucken, was Mainz macht und so angeht. Ich finde das immer sehr nett. Ich lese auch ab und zu mal Zeitungen und sehe dann auch immer Restprogrammvergleiche und was macht denn eigentlich Mainz die nächsten Spiele? Ich finde es eigentlich viel interessanter, wenn wir auf uns gucken, weil wir sind immer noch nicht auf dem Relegationsplatz, keine Ahnung wie. Aber wir haben halt das Glück, so und da jetzt noch sich weiter drauf zu verlassen und zu gucken, was die anderen machen. Ich finde es einfach viel wichtiger, einfach zu schauen, was bei uns ist. Und klar, spielen wir noch direkt gegen Hamburg, gegen Köln. Aber wir haben noch ein paar mehr Spiele die Saison zu spielen. Und wie Christian das gesagt hat, man braucht, denke ich mal, auch mindestens ein, zwei Siege. Aber das sollte auch möglich sein, ne? Wenn man da auf sich besinnt und einfach nur den Fokus auch auf sich legt, glaube ich, tut man als Fan sich zum einen, der Mannschaft und dem ganzen Verein einfach was Gutes. Weil dann erstens dieser Zusammenhalt von Fans und Mannschaft, glaube ich, einfacher zu schließen ist, wie anstatt immer zu hoffen, na, wir verlieren ja eh, wir gucken mal, wie es gerade in Hamburg steht. So nach dem Symbol, das finde ich immer ein bisschen, ja, schwierig. Und ich bin da eigentlich ganz positiv gestimmt, weil wir haben noch die Möglichkeit, das selber zu schaffen. Und ich glaube auch, wie Christian das schön gesagt hat, wenn Lebadia jetzt mal die Jungs am richtigen Punkt erwischt und man gegen Hertha, sage ich mal, eine Reaktion sieht und das vielleicht sich auch mal im Ergebnis ausschlägt, dass dann wir das zusammenpacken können. Das ist halt das große Wichtige, glaube ich, dass man das einfach das Wort zusammen da in den Fokus rückt und nicht so viel schaut, wie es jetzt gerade in Köln läuft oder was der HSV für Scheiße macht. Christian, du darfst was erwidern. Ja, da hat er eigentlich schon irgendwo recht. Also wenn wir, also jetzt auf andere Vereine zu gucken, heißt natürlich nicht nur, dass wir uns jetzt nur darauf konzentrieren, wie spielt Mainz und wir selber verlieren alles, dann müssen wir nicht darüber diskutieren, wie Mainz spielt. Dann sind wir am 34. Spieltag am Ende. Nein, also abgesehen davon, dass wir halt unsere eigenen Spiele gewinnen müssen, finde ich es halt immer ganz interessant zu sehen, wenn wir zum Beispiel jetzt gegen Hertha, Freiburg, Augsburg spielen, wen hat dann Mainz vor der Brust? Ich glaube, die müssen noch zu Bayern oder die nach Mainz, weiß ich jetzt nicht so genau. Das heißt, gut, wobei auf Bayern kann man sich auch nicht mehr so sehr verlassen. Und ja, das ist dann halt, was heißt, für einen Fan eine Beruhigung, aber es kann ein absoluter Trugschluss sein, da hatte Philipp schon völlig recht. Und vielleicht tut man sich selber wirklich was Besseres, wenn man eben nicht auf andere Vereine schaut. Es ist schwierig. Also wenn ich jetzt auf uns selber schaue nochmal, ich habe mir gerade nochmal den Spielplan angesehen. Also wir haben am 32. Spieltag den HSV zu Hause und am 34. Köln zu Hause. Und dazwischen noch Leipzig auswärts. Ja, wenn es ganz, ganz mies läuft, dann sind wir in den letzten 3 Wochen vor Toreschuss, sind sie dann wirklich kommt dann der HSV zu Gast, zu Besuch und hat. Unsere Mannschaft hat dann so einen Kopf und wirklich so eine Abstiegsangst. dass dann vorbei ist, aber das möchte ich, da möchte ich den Teufel nicht an die Wand malen. Also ich hoffe einfach, dass Labbadia das hinkriegt und ja, dann müssen wir nicht auf die anderen schauen, wenn wir unsere Spiele jetzt gewinnen. Großes Thema in den vergangenen Wochen war ja auch die Verletzungsmisere, die der VfL hatte. Jetzt gab es ja heute ein Testspiel bei FC Union Berlin, wo ja auch einige ja, verletzte Spieler wieder zum Einsatz gekommen sind. Unter anderem Camacho ist zurück, hat gespielt, ist eingewechselt worden. Udukai hat sogar in der Startelf gestanden. Und das Spiel ist sozusagen vor wenigen Minuten auch zu Ende gegangen. Der VfL hat 3:0 gewonnen, ist in der 73. Minute durch William in Führung gegangen. Freistoß aus 18 Meter, direkter Freistoß, klang schon mal nicht so schlecht. Osimhen hat getroffen und aus dem eigenen Nachwuchs Blas Kramer. Rex Bejai ist auch eingewechselt worden. Also da hat Bruno Labbadia offensichtlich die Möglichkeit gehabt, auch nochmal zu schauen, was treiben denn die anderen so auf dem Platz und gibt es denn vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal jemanden hochzuziehen. Glaubt ihr, Christian, dass auch jetzt so der Rückkehr oder die Rückkehr von verletzten Spielern im VfL vielleicht nochmal einen Push geben könnte? Schwierig. Also zum einen auf jeden Fall. Zum anderen, also auf jeden Fall, weil halt ein Camacho, der ist, wenn er fit ist, eigentlich, das hat man schon bei seinen Ex-Vereinen gesehen, dann ist er eigentlich von seiner Körper, seinem Körperspiel her, wie er sich in Zweikämpfe wirft und ab und zu mal der Gelbe kassiert, eigentlich unersetzlich, einfach weil er diesen Kämpfergeist in sich hat. Ja, ich habe schon mal gesagt, wenn er nicht zwei neue Narben hat, wenn er vom Platz kommt, dann ist er nicht zufrieden. und ich glaube, in unserer Situation können wir so viel Flexibilität benötigen, wie einfach nur geht. Das heißt, wenn ich jetzt, ist wieder ein ganz anderer Themenkomplex, aber wenn ich jetzt an das Interview von Didavi denke, der jetzt schon wieder quasi nach letztes Jahr war er ja, glaube ich, mit, also letztes Mal war er mit Stuttgart in dieser Abstiegszone, jetzt ist er mit uns da. Und er hat immer wieder gesagt in dem Interview jetzt neulich, dass es ein riesiger Druck ist im Abstiegskampf und dass man sich selber gar nicht mehr aufs Privatleben konzentrieren kann als Spieler, dass es unglaublich schlaucht. Dann ist es natürlich auch wunderbar, wenn man, ja, ich sag nicht Spieler mal rauslassen kann, aber wenn man merkt, hey, da ist einer. Man hat ein bisschen Auswahl quasi sozusagen. Genau, der ist mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache und dass man dann halt jemand anders, dem es vielleicht besser geht. Ja. Aber Philipp, die also jetzt klar, mehr Auswahl, wenn mehr Spieler zurückkehren, das ist klar. Wenn auch man auch neue Spieler noch ranführen kann aus der U23 oder aus dem Nachwuchs, auch gut. Bezogen aber auf die verletzten Spieler, die so lange ausgefallen sind, können die überhaupt noch eine Option, also eine realistische Option sein oder brauchen die nicht einfach genau die Zeit, die du jetzt nicht mehr hast, um wieder komplett auch Spielpraxis zu sammeln und reinzukommen? Ja, ich glaube, da liegt genau da. Ja, wie sagt man so schön? Der Hase im Pfeffer. Ja, genau so meine ich. Ich wollte den Euro nicht bezahlen, deswegen. Ja, ich glaube, dass das einfach auch eine ganz schwierige Sache für einen Trainer ist. Also gerade Camacho, der jetzt angesprochen wurde, ich weiß jetzt nicht, wie lange der schon weg war, gefühlt. Ich kann mich auch noch gut an die Forumszeiten erinnern, wo er spielte, wo er auch von einigen Fans ordentlich Kritik bekommen hat. Und wie kann der Kapitän sein? Der kann kein Deutsch, der spielt gar nicht so gut, wie wir es gehofft haben, dann fällt er jetzt aus und jetzt soll er der Halsbringer sein. Also ich tue mich damit schwer, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass Bruno Labbadia das nicht so sagen wird, ja, die sind jetzt wieder da und die retten uns jetzt. Also man hat das, glaube ich, auch schon im Interview von der PK von ihm gehört, wo er, glaube ich, auf Udukai angesprochen wurde, wo er einfach gesagt hat, er hat ihn in den Kader mitgenommen, weil er ihm das zutraut, weil er Vertrauen hat und weil Udo das auf jeden Fall auch kann. Das ist ja keine Frage, aber gerade für so einen jungen Spieler, der hat dieselbe Aktion letztes Jahr mit 1860 durch. Ich glaube, dass das für den auch mental eine Sache ist, die jetzt nicht so easy ist. Und dann auf den jetzt, sage ich mal, zu bauen oder dann sich hinzustellen und zu sagen, der kommt jetzt aus 2 Monaten Verletzung zurück und jetzt schauen wir mal, wie gut der uns denn helfen kann. Ich glaube, da tut man den Spieler auch keinen Gefallen. Aber es ist, wie du gesagt hast, Lenny, also die Schwierigkeit daran liegt einfach, auf der einen Seite die Flexibilität halt zu haben, diese Option zu haben und auch, was ich interessant finde, immer wieder auch, was ja auch in der Magath immer wieder durch die vielen Spieler Thema war, einfach auch dieser Konkurrenzdruck, den man auch hat, dass man einfach damit auch in der Mannschaft sich gegenseitig pusht. und damit auch einfach bessere Leistung bringen, dass man das auf der einen Seite natürlich hat und dass einem das hilft, aber dass es auf der anderen Seite einfach auch wichtig ist, den Spielern Zeit zu geben. Ne? Ich weiß nicht, bestes Beispiel für mich ist Kuba, da wurde von der Martin Schmidt immer wieder gesagt, er ist bei der Mannschaft und er hat nur Rücken und es wird nicht so schlimm. Dann war es mal kurz vorm Bandscheibenvorfall, dann hat man ihn mal wieder eine Woche mit reingenommen, im Kader berufen, dann fiel er auf einmal doch wieder länger aus. Also ich glaube, dass da auch von der Belastung der Profis man sehr vorsichtig sein muss. Man darf die Leute dann natürlich auch nicht kaputt machen. Und was Christian gesagt hat, ist es, glaube ich, würde ich ihm zustimmen, dass man in der Situation dann einfach auch so ein Typ wie Camacho braucht, ist ja unumstritten. Also jemand, der sich da einfach reinhaut, der auch mal dazwischen funkt, der diese Präsenz einfach mitbringt, der einfach ein ganz anderer Spielertyp ist, wie jetzt, wenn ich dann Rex Bitay auf die 8 stelle oder so, ne? Also, oder in Arnold oder so. Also ich finde, dass da natürlich ein Impuls gegeben werden kann. Man muss aber im Endeffekt halt auch immer sehen, inwieweit der Spieler das mitmacht. Das hängt, denke ich, auch vom Spielertyp an sich an, wie weit man da Bereitschaft zeigt und wie fit man sich selber einschätzt. Und zum einen natürlich, die Entscheidung liegt am Ende beim Trainer. Und das ist halt die Aufgabe von Bruno Labbadia und das, was er ja halt lösen muss und wo er die komplette Verantwortung trägt und wo ich davon überzeugt bin, dass er am Ende auch die richtige Entscheidung trifft. Ihr habt es jetzt schon so oft angesprochen, deswegen würde ich auch gerne überleiten zum letzten Themenkomplex, den ich mit euch besprechen möchte, nämlich das Thema ja, Verhältnis Mannschaft und Fans. Da gab es ja jede Menge böses Blut, Beschimpfungen aus dem Block heraus, Proteste vor dem Bayern-Spiel. Jetzt nach Schalke gab es Applaus. Jetzt seid ihr zwei, also bei Philipp, da höre ich es am Dialekt, dass er nicht in Westhagen aufgewachsen ist, sondern wahrscheinlich ein bisschen weiter weg zu Hause ist. Christian, wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus der Richtung Kassel-Göttingen, bin jetzt in Fulda. Also ja, siehst du, also Exzellenten habe ich immer gerne bei mir zu Gast, immer gern genommen auch bei mir und auch der dritte Gast heute, der wäre aus Mainz gewesen, also deswegen hatte ich mir diese Runde heute so nett zusammengestellt, die eben nicht direkt aus Wolfsburg kommen, aber wenn ihr das jetzt ihr verfolgt das ja auch dann logischerweise, was da in den ganzen Foren und so weiter los ist, Philipp, ist dann jetzt mit so einer Leistung wie gegen Schalke wieder alles gut oder wo muss man noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, um dann noch ein bisschen dichter zusammenzurücken? Ja, ich glaube, das Thema mit den Fans ist, ich glaube, somit das Spannendste bei Wolfsburg. Also ich habe das natürlich, wie du schon gesagt hast, auch alles mitverfolgt über die Foren und Sonstiges. Ich fand die ganzen Aktionen, die da gemacht wurden, ich finde das Schöne an der Aktion ist natürlich, dass man sieht, dass das den Fans nicht egal ist. Ne? Wir haben das, glaube ich, letztes Jahr schon alles durch. Und dass da eine gewisse Angst und ein gewisser Unmut zu spüren ist, ist ja logisch. Ne? Was ich jetzt letztens gehört habe, immer wieder auch die Unterstützung jetzt gerade nach dem Schalke-Spiel, das ist eigentlich das, wo ich auch dafür bin. Gerade vor dem Bayern-Spiel, diese Protestaktion hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich das nicht komplett schlecht reden will. Aber ich glaube einfach, dass man, das ist auch so ein abgedroschener Spruch, aber dass man der Mannschaft und dem Verein am besten damit hilft, mit Unterstützung. Ne? Unmut in allen Ehren und soll auch jeder sein Wort und seine Stimme erheben. Aber gerade das, was nach dem Schalke-Spiel passiert ist, das hat mich schon recht positiv gestimmt. Also das sind die Szenen, wo ich auch denke, wo die Spieler das auch sehen und wo sie mitkriegen, dass die Unterstützung da ist, dass man geschlossen ist, dass man zusammenhält. Und ich glaube, das ist auch das, was einem in der Situation hilft. Und weil wir zum Beispiel Köln jetzt symptomatisch mal vorhin angesprochen hatten, ich glaube, das leben die auch vor. Also ich habe das Spiel gegen Leverkusen gesehen, die Hütte war krachenvoll, da war eine Stimmung, da hat sich jeder voll reingehangen und wenn da was nicht geklappt hat, klar wurde da auch mal gestöhnt oder mal kam mal ein Seufzen von den Fans, aber im Endeffekt, da hat sich jeder wirklich über 90 Minuten von den Fans den Arsch aufgerissen, da war jeder mit voller Herz, mit vollem Herzen, mit voller Seele dabei. Und ich glaube, gerade, dass wir das aus Wolfsburg letztes Jahr mit Relegation, was da in Braunschweig abging, man sieht ja, dass wir das auch können. Und auch wenn man von außerhalb immer ein bisschen belächelt wird, ich glaube, wir können das. Und wenn wir diese Reaktion zeigen als Fans und den Spielern sozusagen einfach Mut zu sprechen und sozusagen dann einen Schulterschluss schaffen, dann kommen wir da auch gemeinsam raus. Christian, wie ist bei dir Verhältnis, also das eigene Verhältnis auch als Fan zum Team, zur Mannschaft? Was beschleichen dich da für Gefühle? Schwierig. Also ich hatte tatsächlich vor so ein paar Wochen so eine richtige Null-Bock-Einstellung. Also ich hatte auch keinen Bock mehr, die Spiele zu sehen. Das war wirklich ein Tiefpunkt, den ich selber so noch nicht kennengelernt habe. Dass man wirklich sagt, die Mannschaft hat mich jetzt so oft enttäuscht, da ist irgendwann ein Tiefpunkt erreicht, wo du sagst, ich schaue mir zwar das Spiel so aus der Ferne an, aber so richtig beschäftigen tue ich mich damit gar nicht mehr. Und mittlerweile bessert es sich. Also jetzt seit dem Trainerwechsel, na, man sagt immer Trainerwechsel, neue Hoffnung, dass wo man immer die Hoffnung hat, jetzt haben sie es vielleicht kapiert. Und ja, es ist halt wirklich so, diese Aktion vor den Spielen, beziehungsweise auch die Pfiffe gegen Labbadia, diese Sprüche gegen Labbadia, die wir da im Stadion gehört haben, ich kann mich damit nicht so recht anfreunden. Und zum einen kann man natürlich vielleicht damit erreichen, dass die Mannschaft nicht kapiert, dass es den Fans nahe geht, aber ich glaube, das wissen sie irgendwie auch so. Aber natürlich auch schön und gut, das nochmal so rauszuhauen. Aber letztendlich, ja, Kritik ist immer erlaubt, weil im Stadion sollte man dann wirklich schon, da stehen 11 Mann auf dem Platz, die sind sowieso schon durch die ganze Tabellensituation, durch die ganze Lage, das ganze Jahr, das sie so verbockt haben, das sicherlich auch nicht so gelaufen ist, wie die sich das vorgestellt haben, schon komplett verunsichert. Wenn ich an dieser Stelle jetzt einfach mal frei Daniel Didavi zitieren darf, der hat in der Sportbild gesagt, abschalten, also in seiner Freizeitgestaltung, abschalten kann ich selten, ich kann keinem Fan erklären, dass ich in meiner Freizeit rausgehe und Spaß habe, da hat man sich einzuschränken. Beziehungsweise, dass er selber, wenn er im Stadion ist, halt wirklich einen Druck hat, er sich Gedanken macht, was er falsch macht, was er verbessern muss. Und wenn du als Spieler solche Gedanken wirklich hast im Stadion, dann kannst du nicht frei Fußball spielen. Dann kannst du auch, dann geht einem das sowas von, ja, ich sag mal, auf den Kessel, dass ich mir vorstellen kann, dass man einem Didavi, der jetzt auch schon 28 Jahre alt ist, der das Bundesliga-Business eigentlich kennt, wenn der sowas sagt, dann weiß man, dass da ein paar Pfiffe und eine falsche Aktion ihn selber und dann auch noch die Fans aufstachelt, dass das alles eine absolute Abwärtsspirale ist. Und letztendlich, ich sage auch nicht, dass man bei jedem Fehler Hurra schreien muss und weiter so und vorwärts, sondern dass es auch mal kritische Stimmen geben muss. Letztendlich müssen wir da irgendwie als Fans auch wieder aus dieser Spirale rauskommen, dass die Mannschaft halt quasi zu Boden gedrückt wird. Ihr müsst das jetzt endlich kapieren. Ich denke, das wissen die wirklich schon ganz genau. Suchen halt auch Auswege aus der Situation und das ist eine ganz gefährliche Sache. Das sieht man jetzt gerade in Hamburg wahrscheinlich noch besser als bei uns. Ich meine, da wo die Leute Banner aufhängen, ihr werdet durch die Stadt gejagt und so weiter, ist ja nochmal eine Stufe höher als bei uns. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Fans da, egal was man jetzt noch irgendwie machen möchte, die gießen da eher Öl ins Feuer rein. Also das ist, da brennt bei denen wirklich schon der Baum und ich bin auch gespannt, wie sich Hamburg weiterentwickelt, aber auch bei uns. Und ich hoffe einfach, dass bei uns die Fans jetzt ein bisschen wieder zur Besinnung kommen, jetzt eben nach dem Schalke-Spiel, wo sie es ja gesehen haben und wo sie auch applaudiert haben. Jetzt wird man sehen, wie sie gegen Hertha spielen und dann abwarten. Wo du das Schalke-Spiel nochmal angesprochen hast, das ist ein ganz gutes Stichwort, denn ich hatte ja die Möglichkeit, nach Schlusspfiff mit Maximilian Arnold und mit Robin Knoche nochmal zu sprechen, gerade auch um die Aktionen, sonst hast du immer auf die Schnauze gekriegt. Jetzt gab es trotz einer Niederlage mal Applaus. Und ja, was die beiden dazu gesagt haben, das hören wir uns eben nochmal kurz an. Ihr seid von den Fans hinterher mit Applaus empfangen worden in der Kurve. Das war ja auch schon mal anders, die letzten Spiele. Wie gut tut das dann auch mal, auch wenn man trotzdem verloren hat? Ganz ehrlich, tut richtig gut. Tut wirklich richtig gut sowas. Und dafür ist es dann aber in der anderen Richtung umso bitterer, dass wir heute die Fans auch nicht beschenkt haben. Muss man ganz ehrlich sagen. Freut uns natürlich, wenn, oder das heißt freut, wir wissen natürlich, dass es einfach nur zusammen geht. Und ich denke, die Zuschauer haben auch gesehen, wie wir uns heute präsentiert haben, wie geschlossen wir auch uns als Einheit präsentiert haben auf dem Platz. Gemeinsam dieses Spiel ja, sowohl defensiv als auch offensiv geschlossen angegangen sind. Und ich denke, das ist das, was Sie gerade sagen, was auch dann honoriert wurde. Und wie gesagt, natürlich hätten sie sich mehr gefreut, wenn wir scheiße gespielt hätten, 1-0 gewonnen hätten. Ich denke, das wäre in unserer Situation hilfreich. Aber wie gesagt, wir stehen da alle zusammen unten drin und da kommen wir auch nur gemeinsam wieder raus. Also gerade zu Maxi Arnold kann ich sagen, dass in dem Moment, wo ich ihm die Frage gestellt habe, da habe ich gedacht, oh, was kommt jetzt für eine Antwort, als er angesetzt hat? Und dann guckte er mich ganz ernst an und sagte, boah, das hat richtig gut getan, dass man nämlich nicht auf die Schnauze gekriegt hat, sondern tatsächlich auch vom Gefühl her Anerkennung trotz der Niederlage bekommen hat. Und dieses Gefühl, also das geht denen schon nahe. Auch ein Robin Knoche, der natürlich noch geknickt war aufgrund des Eigentores und so weiter. Und dass jetzt natürlich auch zwei Spieler sind aus dem eigenen Nachwuchs, wo man da sowieso weiß, dass denen das nicht am Arsch vorbeigeht, was mit dem VfL ist. Die Frage ist halt nur, ob man das dann auch entsprechend auch übertragen kann auf die anderen Spieler und ob es dann auch mal einen Effekt gibt letztendlich, unabhängig von der sportlichen Leistung, auch was die Identifikation vielleicht auch noch angeht. Aber wenn ihr jetzt, und da würde ich gerne von Philipp auch nochmal abschließend die Meinung wissen, dieser Schulterschluss, wenn ihr euch auch einig seid, dass da in die Richtung ja jetzt im Zusammenhang oder in den letzten Wochen noch ein bisschen was machen muss. Köln und ich würde auch zum Beispiel Werder Bremen da als sehr gutes Beispiel immer nehmen. Also da ist dieser Zusammenhalt unwahrscheinlich stark in dem Zusammenhang, wie er auch bei uns stark war in der vergangenen Saison. Jetzt haben wir das weite Strecken diese Saison nicht hinbekommen, weil auch ich glaube, der Kraftakt viel zu groß war, das nochmal alles so zu vollführen. Das nutzt sich ja auch ab, viele Aktionen. Aber gibt es etwas, Philipp, wo du sagst, das müsste man noch hinbekommen, um dann noch ein bisschen ja, mehr Schulterschluss hinzubekommen? Ja, ich glaube, wenn es diese Formel oder dieses einfache Momentum geben würde, dann... Es könnte ja auch ein Vorschlag sein. Ne? Mein Vorschlag wäre, 3 Punkte in Berlin und eine gute Leistung. Also es geht rein über den sportlichen Erfolg. Also es muss jetzt keiner muss sich jetzt ein Fähnchen ans Auto packen und die Mannschaft muss jetzt nicht alle Fans mal zum Essen einladen oder... Nein. Ich glaube, so weit müssen wir jetzt nicht denken. Ich glaube, dass der VfL in der Hinsicht auch da einfach in den falschen Situationen jetzt momentan ist. Ich glaube, das ist einfach auch die Situation, die wir halt haben. Ich glaube, da helfen halt nur Punkte. Und ich bin auch ein Fan davon, wie du das mit Bremen, also die Bremer sind für mich auch ein Beispiel dafür, gerade mit den Fans. Die haben auch die letzten Spiele nicht mehr so berauschend gespielt wie jetzt und am Anfang unter Kohfeldt, aber sie haben trotzdem diesen Willen gehabt und das peitscht einfach alle an, ob das jetzt Fans sind, ob das Spieler sind. Und dann wird auch mal über eine etwas schlechtere Leistung ein Punkt oder ein dreckiger Sieg geholt. Und ich glaube, dass das halt einfach das Erfolgsgeheimnis ist. Ich glaube, es hilft uns auch nichts, wenn wir jetzt Woche für Woche gut spielen und am Ende trotzdem verlieren, wie jetzt gegen Schalke. Also ob das jetzt die versöhnliche Lösung für die Fans ist, nur dass die Leistung stimmt und die Ergebnisse nicht, das ist halt die Frage. Also ich bin eigentlich immer so der Freund davon, klar will ich gute Leistung von meiner Mannschaft sehen, ich habe aber auch gar nichts dagegen, wenn halt auch einfach ein Scheißspiel dabei ist und wenn man halt mal nicht so überragend spielt und wenn es an manchen Stellen nicht so stimmt. Wenn ich aber merke, dass die Jungs wollen, dass einfach eine gewisse, ein gewisser Einsatz, dieses schöne Arbeit, Fußballleidenschaft, was immer gepredigt wird, wenn das halt da ist, dann kann ich auch gerne damit leben, wenn man wie am Wochenende bei uns glücklich verliert. Bloß gerade im Hinblick auf die nächsten Spiele, es kommt und hilft uns halt nur die Punkte. Und wenn da jetzt in Berlin halt mal auch der Auftritt nicht so gut ist, wir aber dreckig 1-0 gewinnen, dann nehme ich das gerne mit. Und ich glaube, dass das auch das ist, was die Fans am Ende, glaube ich, symbolisiert und was die auch ausdrücken wollen. Ich glaube, dass gerade diese Aktion von München, das war halt einfach ein bisschen Frust. Und wie Christian das so schön gesagt hat, man muss auch mal irgendwann frustlos werden und rauslassen. Aber man muss dann auch wieder als Fan halt einsehen, dass es nicht nur darüber geht, sondern dass man halt die Mannschaft unterstützt und sich dann gegenseitig hilft und auch mal auf eine schlechte Leistung mit einem vielleicht guten Ergebnis aufbaut und dann nicht wieder rumnörgelt, das war nur Glück, nächste Woche verlieren wir dann wieder oder genauso andersrum, wir haben gut gespielt, aber wieder keine Punkte. Ich glaube, man muss da einfach einen guten Mittelweg finden und wie gesagt, wir haben das immer noch alles in der eigenen Hand und ich bin halt der Meinung, wenn wir da logisch und sinnvoll dran gehen und den Glaube haben und alle gemeinsam das anpacken, dass das auf jeden Fall möglich ist. Christian, gibt es bei dir noch eine Aktion oder irgendwas, was man machen könnte, um den Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans noch besser hinzubekommen? So mal von ganz draußen drauf geguckt? Schwierig. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass der größte Schritt wirklich schon gegen Schalke getan wurde. Also dadurch, dass die Mannschaft hat gekämpft, hat aber trotzdem verloren. Und wie du schon mit Maxi Arnold gesagt hast, ich weiß nicht, was die Mannschaft am Ende erwartet hat. Vielleicht hat sie wirklich damit gerechnet, die werden jetzt nicht applaudieren, weil sie wissen, wir brauchen die Punkte, wir haben wohl keine Punkte geholt und bekommen dann plötzlich doch Applaus. Also diese unerwartete Reaktion war vielleicht doch so ein kleiner Umkehrschluss, wo die Mannschaft einfach vielleicht jetzt gemerkt hat, okay, doch, hier wird noch an uns geglaubt, oder ja, jetzt müssen wir da uns da auch ein bisschen revanchieren, die Fans glauben an uns, dass wir das jetzt packen. Ich weiß es nicht, was in den Köpfen vorgeht. Letztendlich hoffe ich einfach auf eben diese, dass das so eine Art ja, Wendepunkt ist in der ganzen Geschichte, dass die Mannschaft weiß, die Fans stehen immer noch hinter euch, wenn ihr euch den Allerwertesten aufreißt. Und wenn ihr das macht und wenn wir sehen, dass ihr kämpft, dann kann man auch mal unglücklich verlieren. Man soll das natürlich nicht, aber ja, das kann natürlich für einen Spieler, wie ich vorhin schon gesagt habe, jetzt durch die Saison bestimmt auch ziemlich geschunden ist, großes Balsam sein. Also ja, das ist eigentlich so für mich der Wendepunkt gewesen. Und wenn wir darauf jetzt aufbauen und in Berlin dann auch eine gute Leistung zeigen, kann es eigentlich gut werden. Letzte Frage, zuerst an dich, Christian, und dann an Philipp mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Steigt der VfL Wolfsburg ab? Nein. Philipp? Nein. Das ist klar und deutlich und das freut mich natürlich. Und ja, mit diesem Anführungsstrichen positiven Ausblick für den Rest der Saison möchte ich mich verabschieden. Das war der Wölfe-Talk im Wölfe-Radio, das ist sozusagen die März-Ausgabe. Und ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, die Exilanten sozusagen und VfL-Fans. Einmal der Philipp aus Thüringen. Ja, schönen Dank, Lenny. Ne? Mach's gut auf eine schöne Endrunde, dass wir das packen. So sieht's aus. Und der Christian aus Hessen. Danke, Christian. Jawohl, kein Problem. Hat Spaß gemacht. Dann, schönen Abend noch. Ja, geht mir auch so. Ich bin am Wochenende schon in Berlin, nämlich 20 läuft auf dem 11mm Fußball-Filmfestival. Das wird hoffentlich ganz interessant. Da haben wir sozusagen eine Aufführung. Auch Asche Dejaga hat sich angekündigt. Also wer noch nach Berlin kurzfristig kommen möchte, der ist gerne eingeladen. Der Film läuft am Sonntag um 13 Uhr im Rahmen des Festivals. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wisst ihr, was ich immer sage an dieser Stelle? Ach ja, ein Hinweis noch. Wölfe Radio Arena Live geht wieder auf Sendung gegen Augsburg. Da habe ich auch gefragt worden, wie läuft das? Wann bist du wieder mit am Start? Ja, also nicht die Auswärtsspiele, also nicht gegen Hertha, sondern die Woche später gegen Augsburg. Ja, und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL.